Erster danach kämpft David gegen die Philister. Er besiegt sie und nimmt ihnen die Macht weg. Zweiter David besiegt auch die Moabiter. Die Moabiter müssen David nun jedes Jahr Geld geben. Dritter David besiegt König Hadadeser von Zoba. Hadadeser wollte sein Land am Fluss Euphrat vergrößern. Vierter David nimmt viele Soldaten gefangen. Er macht die Pferde der Wagen lahm. Nur 100 Pferde behält er. Fünfter die Aramäer aus Damaskus helfen Hadadeser. Aber David tötet 22.000 Aramäer im Kampf. Sechster David setzt Wachen in Damaskus ein. Gott hilft David bei jedem Sieg. Siebter David nimmt die goldenen Schilde von Hadadesers Männern. Er bringt sie nach Jerusalem. Achter König David nimmt auch viel Erz aus den Städten Theba und Berotai. Neunter König Tu von Hamat hört von Davids Sieg. David hat das Heer von Hadadeser besiegt. Zehnter Tu schickt seinen Sohn Hadoram zu David. Er bringt Geschenke aus Gold, Silber und Erz. Elfter König David gibt diese Geschenke Gott. Er gibt auch das Silber und Gold von anderen Völkern. Zwölfter das Gold kommt von Edom, Moab und den Ammonitern. Auch von den Philistern und Amalek. 13. David wird sehr berühmt. Er besiegt 18.000 Männer aus Edom im Salztal. 14. David setzt Wachen in ganz Edom ein. Gott hilft David überall, wo er hingeht. 15. David regiert über ganz Israel. Er ist fair zu allen Menschen in seinem Volk. 16. Job ist der Chef über das Heer. Josaphat schreibt alle wichtigen Dinge auf. 17. Zadok und Abjatar sind Priester. Seraja ist der Schreiber für den König. 18. Benajahu ist der Chef der Wache. Die Söhne von David sind auch Priester.